Christoph Hein, Jannings. ...1946... Strobelhof am Wolfgangsee. Hey, willkommen. Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häusum. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte diese freudigen Besuche sich gewärtigen? Kein Traum, der heut früh Glockachte noch zu solchem Glücke sich versteigen durfte. Lock. Alte Krampe! Schön, dass du gekommen bist. Du kommst in einem guten Moment, an einem guten Tag. Nun fügt sich, was ich lange sträubte. Und nun muss werden, was ich nicht zwingen ließ. Ein guter Tag? Wien hat zugesagt. Nein. München. Falsch, ganz falsch. Rom. Sei nicht so ungeduldig. Ma. Wie geht's den Eltern? Na, ich weiß schon, es ist überall das Gleiche. Eine große neue Zeit hat begonnen mit großen neuen Spitzbüchern. Nichts Neues unter der Sonne. Bist du mit der Bahn gekommen? Mit dem Fahrrad. Natürlich mit dem Fahrrad. Die Jugend fährt Fahrrad. Irgendwann musst du mir das mal beibringen, dieses Fahrradfahren. Oder? Hast du Angst? Dein dicker Alpha Ockel zerquetscht dir deinen schönen Knochenschützen. Nein, Onkel Emil, natürlich nicht. Ich habe eine Corona, die hält was aus. Nenn mich nicht immer Onkel. Wir sind doch nicht eine Operette, Junge. So. Und jetzt brauchst du mal eine Erfrischung. Eine Limonade? Gern. Und was zu essen? Ich hatte mir Schnitten mitgenommen für unterwegs. Schnitten, naja. Komm, komm, wir gehen auf meine Pavlatsche. Fussi, der Jörg ist da. Lass uns doch was zu trinken bringen. Für den Jungen eine Limonade und für mich einen Viertel Roten. Der See. Hörst du den See, Junge? Schau ihn dir an. Den See. Mit den Bäumen und dem St. Wolfgang am anderen Ufer. Die reinste Theaterdekoration. Die Nadelwälder. Was für eine Farbenpracht. Und doch der Wasserhahn mit den Seerosen. Die bizarren Bergkuppen. Schafberg, Falkenstein. Sparber, der Ringkugel. Ein Dornröschen-Idyll. So friedlich, nicht wahr? Aber lass dich von dem alten See nicht täuschen, Junge. Er ist ein Hunsfott, ein Aas. Eben noch spiegelglatt und plötzlich greift er nach dir. Wenn ihn der Sturm überkommt, dann wird er hemmungslos. Dann legt er los. Ho, ho. Dann schreit und tobt er. Da kennt er kein Ufer mehr. Und er will dich in die Tiefe reißen. Ja, das ist meine Landschaft, Jörg, meine Seelenlandschaft. Ich weiß nicht, ob du ahnen kannst, was das für einen Menschen bedeutet. Für einen alten Mann. Eine Seelenlandschaft. Ach, unser Herrgott ist doch ein vorzüglicher Bühnenbildner. Oh. Aufhören willst du mit der Schule, höre ich. Es gibt keine Probleme. Ich bin nur froh, wenn ich das alles in 2 Monaten hinter mir habe. Ich brauche das alles nicht. Das weißt du schon, was du im Leben brauchst. Hätte ich deinen Englischunterricht gehabt, ich wäre in Hollywood geblieben. Du sprichst doch 18 frei, wie? Mein Englisch hört sich an, als käme ich aus der Bronx. Letzter Hinterhof, hat mir der Schäppling gesagt. Mit meinem Englisch hätte ich nur drittklassige Gangster zu spielen bekommen. Kein Sauerbruch, kein Robert Koch. Und schon gar nicht einen Herrscher. Sei froh, dass du eine bessere Ausbildung bekommen hast. Dafür solltest du deinem Vater dankbar sein. Mathe und Chemie, wozu brauche ich das? Hm. Ich will Schauspieler werden. Oh, faule Fische, faule Fische, faule Fische, faule Fische. Nun wollen sie alle Schauspieler werden. Seit es den Film gibt, Wollen alle jungen Leute Schauspieler werden. Ruhm und Geld. So einfach ist das nicht. Viele fühlen sich berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Da bleibt viel Spreu auf dem Weg. Woher willst du wissen, ob du es schaffst? Emil, ich habe gestern die erste Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule in München bestanden. Darum bin ich zu dir gekommen. Ich habe bestanden. Im Oktober ist die zweite Prüfung. Na, dann gratuliere ich dir. Meinst du, du bist jetzt schon was, hm? Schauspielschule. Was glaubst du denn, was sie dir dort beibringen können? Fechten, tanzen, reiten, naja. Klamassen schneiden, wie? Nein, Emil. Die Schmiere, Junge. Die Schmiere, das ist die Schule des Schauspielers. Geber die Dörfer, spiel den Stries in Dorfkneipen, wenn du das schaffst. Wenn du damit Erfolg hast, dann bist du ein Schauspieler. Vielleicht. Das ist heute anders als bei dir damals, Emil. Heute gibt's Schauspielschulen. Und nebenbei bekommt man schon kleine Rollen am Theater zu spielen und beim Film. Und was ist das Ergebnis? Grimassenschneider 3. Schauspieler sein, das ist etwas ganz anderes. Du musst ein Gesicht haben und einen Charakter. Und dein Charakter muss im Gesicht zu sehen sein. Schauspieler, da gibt es nicht viele in Deutschland, in aller Bescheidenheit. Es gibt nur zwei, Kraus und mich. Ne? Vielleicht der Grundkünstler mit ein paar Abstrichen. Der Rest sind Grimasseure mit dem Diplom, Standbein, Spielbein. Stadttheatergrüßen, allererster Ordnung. Steht ein Packen Autogrammpostkarten in der Jackentasche. Aber man kann es doch lernen. Dafür gibt es doch die Schauspielschulen. Ach, weil es die Schulen gibt, kann man es lernen. Was für eine seltsame Logik, Junge. Weil es den Pfarrer gibt, gibt es ein Paradies wie... Nein, mein Lieber. Um Schauspieler zu sein, bedarf es nur eins. Der Engel. Der Engel muss dir ins Gesicht gespuckt haben. Wenn aber der Engel an dir vorbeiging, dann bleibt alles Quark mit Soße. Ach, du hast aber gesagt, ich sei begabt. Begabt nun ja, aber ob es ausreicht, mein Junge. Oben auf dem Olymp weht ein scharfer Wind. Da gibt es kein Pardon, da heißt es spring oder geh unter. Denn da oben ist kein Platz für jeden. Da findet nur eine Handvoll ein Stühlchen für sein Ärschlein. Ich bin nicht begabt genug. Ich soll es aufgeben, ja? Was sagt dein Herz, mein Junge? Ach, ich weiß es nicht. Dann lass die Finger davon, wenn dein Herz es dir nicht sagt. Wenn du nicht mit jeder Faser deines Körpers und der ganzen Seele es willst, dann lass fahren dahin. Nur wenn du gar nicht anders kannst. Wenn du spielen musst, immerzu, überall, immerfort und nicht nur auf der Bühne. Wenn du tatsächlich überall spielst, in jedem Moment deines Lebens, und sei es in der Umarmung mit deiner Freundin oder bei der Beerdigung deines besten Freundes, wenn du auch da eine Rolle spielst, weil du gar nicht anders kannst, bei dir das Spielen die zweite Natur, was sag ich, wenn es deine eigentliche Natur ist, dann aber nur dann, solltest du Schauspieler werden. Ich habe am Grab meiner Freundin gestanden und gespielt. Ich habe meine Mutter beerdigt, die ich über alles liebte. Und habe an ihrem Sarg die ergreifende Trauer eines tatsächlich gebrochenen Sohnes gespielt. Nicht, weil ich sie nicht liebte. Ich liebte sie mehr als jeden anderen Menschen. Sogar mehr als meine Gussi. Ich habe gespielt, weil ich auch in diesem Moment spielen musste. Was immer ich tue. Ich stehe neben mir und sehe mir dabei zu. Korrigiere mich, setze neu an, probiere aus. Spiele. Spiele. Spiele. Spiele. Bist du so ein Hundsfurt, Jörg? Ich weiß es nicht, in deine Seele kann ich nicht schauen. Vielleicht bist du zu brav, zu ehrlich, eine zu gute Haut. Vielleicht hast du ein Rückgrat. Das wäre ganz fatal. Ein Rückgrat. Für einen Schauspieler ist er schlimmer als ein Holzbein. Sehr hinderlich. Da muss alles wie Gummi sein, Junge. Geschmeidig, wendig. Anpassungsfähig. Bist du das, Jörg? Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Woher soll ich wissen, ob ich das alles kann? Nicht, ob du es kannst, ob du es bist, musst du erfahren. Und wie? Probier es aus. Wie? Probier dich aus. Hast du einen Lehrer, der dich hasst? Ja. Zwing ihn, dass er dich liebt. Dich lieben muss. Und wie? Das wirst du spielend erfahren. Wenn du der Spieler bist, der du zu sein glaubst. Geh in die Kirche und sei der Gläubigste aller Gläubigen. Geh ins Bordell und sei die größte Sau. Schlimmer als der übelste Zuhälter. Spiele es. Spiele, Junge, spiele. Du machst dich über mich lustig. Lustig? Nein. Es ist mein heiligster Ernst. Als Junge habe ich davon geträumt, Schiffsmann zu werden. Ich bin sogar zur See gefahren. Habe ein Jahr auf einem Seelenverkäufer, auf einem Wanzenkasten die Küchenschabe gespielt. Es gibt schöne Berufe. Es gibt wunderbare Berufe, Jörg. Versuch es doch mal mit dem Hotelfach. Mit der Uniform siehst du adrett aus. Und vielleicht hast du irgendwann ein eigenes Hotel in Davos. Soll ich die Schauspielerei aufgeben, Emil? Willst du mir das sagen? Das kann dir keiner sagen, kein anderer. Nur dein Herz. Was pocht dir denn dein Herz für eine Antwort? Ich weiß es nicht. Das war eben ganz falsch. Nicht. Ich weiß es nicht. Du hättest sagen müssen. Ich weiß es nicht. Du musst mich überzeugen. Du musst spielen, immerfort, immerzu. Das ist das Wundervolle an der Gussi. Wir beide spielen in jedem Moment unsere Rolle. Wenn wir uns lieben, wenn wir uns streiten, immerzu spielen wir. Immerzu sind vier Personen im Zimmer, wenn ich mit dir zusammen bin. Gussi und ich. Und dann noch mal die Gussi und ich, die uns dabei beobachten. Auch die Gussi ist eine Spielerin. Sie ist wunderbar. Eine große Schauspielerin. Also ein Schauspieler, die Natur versagt, wir leben es auf der Bühne. Und die ganze Welt ist Bühne. Ob wir hassen oder lieben, wir spielen. Und keiner vermag zu sagen, was daran nur Spiel ist und was blutig ernst. Wir können es selbst nicht unterscheiden. Wenn du dein Spiel von deinem Leben zu trennen verstehst, so wirst du nie ein Schauspieler sein. Wir sind Wahnsinnige, Jörg. Und wenn du kein Schauspieler bist, so geh ihnen aus dem Weg, denn sie werden dich mit ihrem unaufhörlichen Spiel verwirren und unglücklich machen. Wir wollen geliebt werden, wir müssen geliebt werden, aber wir selbst können nicht lieben. Wir können nur spielen. Und darum können wir alle lieben. Sehr verwirrend, nicht wahr? Gussi, wir verdursten! Sag mal, hast du eine Freundin? Na, was ist? Willst du es dem alten Emil nicht erzählen? Naja, es gibt da ein Mädchen in meiner Klasse. Ich glaube, ich gefalle ihr. Du gefällst dir, schön. Und gefällt sie dir? Ja, sehr. Mit Kathi verstehe ich mich gut. Wir unterhalten uns viel. Wir sprechen über Theater, über Bilder und Maler, über Bücher. Sie ist sehr gebildet. Schön, gut. Hast du sie geküsst? Ja. Und? Und? Gut, Junge, gut. Die Frauen sind wichtig, kann ich dir sagen. Sehr wichtig. Halte dich an die Frauen. Die Frauen sind das Beste im Leben. Alles andere, das geht dahin. Da hast du nur das Wasser gepeitscht. Aber die Frauen, Junge, oh. Das ist es. Das ist es. Ja, aber sie sind so... Was meinst du? Naja, ich weiß nicht. So launisch. Kathi ist so launisch. Aus heiterem Himmel ist sie auf einmal wütend. Wegen nichts. Will mich plötzlich tagelang nicht sehen oder sie erzählt mir eine Geschichte und einen Tag später erfahre ich, dass kein Wort davon stimmt. Irgendwie sind die Mädchen so ganz anders als wir. Hast du das auch schon bemerkt? Ja, es ist allerdings wahr, sie sind sehr anders. Und genau da musst du sie zu packen kriegen, Junge. Du bist ja doch gekommen. Tag, Jörg. Guten Tag, Tante Gussi. Emil hat gesagt... Ja, hier ist deine Limonade. Sei nicht so grantig, Gussi. Man muss der Jugend helfen, sie auf den Weg bringen. Ja, aber das musst du ja nicht alles machen. Hier ist dein Wein. Wie geht es weiter? Gut, er arbeitet viel. Er arbeitet? Was denn? Er sitzt den ganzen Tag in seinem Zimmer und schreibt Artikel. Und verdient er damit etwas? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Was soll das, Gussi? Lass doch den Jungen in Ruhe. Ich habe ihn eingeladen. Was sag ich denn? Habe ich irgendetwas gesagt? Unterhaltet euch mal schön. Und dann lässt du deinen Onkel in Ruhe arbeiten. Er muss nämlich arbeiten. Einer muss ja das Geld verdienen. Da siehst du es, Junge. Die Frauen sind ganz anders. Sie hatte mir gesagt, ich soll nicht kommen. Du hast so viel zu tun. Naja, die Gussi vermuttert mich immer zu. Ist eine richtige Glucke geworden. Prost, Junge. Ich habe mich entschieden. Ich lasse das Theater sein. Das ist mir zu wenig. Das ist alles in Deutschland zu klein, zu mickrig, zu provinziell. Und außerdem gibt es auch zu wenig Geld. Kein Theater, nein. Ich mache wieder einen Film, Junge. Einen großen Film? Ja, es wird mein größter. Dieser Film wird mein Vermächtnis. Erzähl schon, Emil, was ist es für ein Film? Alexander der Sechste. Kardinal Rodrigo Borgia. Sagt dir das was? Er war ein Papst. Ja, aber nicht irgendein Papst. Er war der Papst. Er war maßlos, ehrgeizig, brutal, klug, kräftig. Er war schamlos, grausam, wollüstig, habsüchtig und treulos. Alles, was du willst. Ich sehe ihn vor mir. Weibart, Konkubin. Noch als Papst macht er Kinder, stell dir das vor. Aber ein Mensch, lebensvoll und leidenschaftlich. Gescheit wie der Teufel, geistvoll, weltläufig und mit allen Humoren gesegnet. Siehst du den Kerl vor dir? Ein schmalzbäckiger Saugkopf auf mächtigen Schultern. Eine einzigartige Figur. Von Rabelais entworfen, von Balzac ausgeführt, von Daumier gezeichnet, von Bruegel gemalt, von Molière verspottet, von George Cross karikiert. Mit Appetit auf alles Fleischliche und genießbar. Gerissen und sentimental, ein diabolischer Papst. Wenn er die Bibel predigt, glaubt man, er erzählt Schnurren aus dem Pocaccio. Schau mich an, Junge. Schau mich an. Genau so sah er aus, der Borgia-Papst. In Dominus Domine Gloria in Excelsis. Ach, was für eine hübsche Jungfer. Komm zu mir, mein schönes Kind. Kyrie eleison, Sanctus Magnificat. Gloria Patri, du liebliche, keusche Schöne. Folge mir, folge dem Kardinal, deinem geistlichen Herrn. Den musst du spielen, Emil. Ja, wer denn sonst? Und der Zug muss das Drehbuch schreiben. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Nächste Woche kommt er zu mir. Dann wird es wieder wie in alten Zeiten. Wie vor dem Schlamassel. Den Zug quartiere ich bei mir ein. Und lasse ihn nicht davon, bevor er den Film fertig geschrieben hat. Der Zug kann das. Der ist fabelhaft. Und der hat auch nichts verlernt in Amerika. Sobald er eintrifft, legen wir los. Dieser Borgia. Er hat die wundervollste Sau, die ich je zu spielen bekam. Oh, werden die Leute sagen. Wui, und Donnerwetter. Ich werde sie an die Gurgel packen und sie auf die Knie zwingen. So ein Jannings werden sie noch nie gesehen haben. Eine Kreatur aus Gottes Bestiarium und Tiergarten. Eine alte Sau, die man lieben muss. Wenn er an der Tafel sitzt, frisst er die Würste und das Wellfleisch wie ein Metzger. Wenn er die Könige empfängt, belauert er wie ein Fuchs jede ihre Erregung, seine Mädchen. Schmatzt und schleckt er ab, als seien sie reines Marzipan. Und wenn er mit seinem Gebetbuch allein in seiner Kammer ist, so versäumt er es nicht, ab und zu an seinen Goldbarren zu schnüffeln und einen Blick in die Bankbücher zu werfen. Zu den großen Festen schlachtet er selber die Schweine, weißt du? Um die Schinken und den Speck rauszuschneiden. Stell dir vor, er schaut die Sau an. Das Messer in der Hand. Hör auf, Emil, du machst mir Angst. Er schaut die Sau an wie eine Geliebte. Weil er schon die Würste sieht, weil sie schon schmeckt. Dieser Falstaff, diese Lumpenhund. Ja, das musst du spielen, Emil, das ist deine Rolle. Ja. Er zuckert gleich an die Bissen. Ich habe ihm am Telefon noch ein paar Brocken hingeworfen und er hat sofort angebissen. Er weiß, was das für ein Stoff ist. Der war sofort Feuer und Flamme. Und welche Filmfirma will den Film machen? Welche Firma den Film machen will? Frag lieber, welche Firma diesen Film nicht machen will. Ufa Paramount, Algra Film, die UCI in Rom. Sie werden Schlange stehen. Weißt du, oh, Entschuldigung, Hollywood, Paris und Berlin ist mir ganz egal. Völlig egal, wenn sie nur nicht knausrig sind. Der Film muss aus allen Nähten platzen. Große Requisite, Tausende von Komparsen, Knaben und schöne Frauen, Pferde, Löwen, Elefanten. Dazu ein Licht, Zauber und Feuer. Alle Elemente müssen mitspielen. Und ich werde mir die Seele aus dem Wanst spielen. Vielleicht könnte ich mitspielen, eine kleine Rolle. Natürlich, Jörg. Ein Messdiener oder ein Lustknaben, das findet sich. Rodrigo Borgia, das wird der Film. Wie bist du darauf gekommen? Hast du den Stoff selbst entdeckt? Meine Stoffe habe ich alle selber ausgesucht. Immer war ich es, der den richtigen Kerl für mich fand. Und dann brauchte ich einen Schreiber und einen Regisseur. Aber ich habe aufgepasst, dass sie mir nicht kaputt machen. Ich habe Seite für Seite, Meter für Meter die Burschen überwacht, dass sie mir den richtigen Kerl liefern. Dass der Kerl Seele und Fleisch kriegt. Und für den Borgia habe ich wochenlang Bücher gelesen. Ich habe ja Zeit. Mich stört ja keiner. Du hast nur noch selten Besuch, oder? Ja. Das ist zu bemerken, nicht wahr? Ja. Früher, dein Haus immer voll, alles voller Gäste, im Musikzimmer hat immer einer Klavier gespielt oder die Gussi hat gesungen und jetzt ist alles so still bei dir, Emil. Ja, ja, früher. Früher habe ich den Weinkeller dreimal im Jahr auffüllen lassen. Wenn heute der Winzer kommt, reicht es für 2 Jahre. Ökonomie, Horatio, Ökonomie. Das Gebackene vom Leichenschmaus gab kalte Hochzeitsschüsseln. Wo sind Sie alle geblieben? Wo Sie sind? Dahin, mein Junge. Sie gingen den Weg alles Irdischen. Hier war doch immer Leben im Haus, Emil. Die vielen Schauspieler, die Produzenten, die berühmten Theaterleute und dann die vom Filmministerium. Ja, die gibt es nicht mehr. Hat sich alles in Luft aufgelöst. Der große Schlamassel hat sie hinweggefegt. Gestorben, tot, verwest und lehm geworden, verstopft ein Loch wohl. Vor dem rauen Norden. Und der Rest, die verehrten Kollegen, nun, ich bin ihnen wohl nicht mehr recht nützlich. Haben anderswo ihren Fressen abgefunden. Aber deine Freunde, wo sind die? Meine Freunde? Du fragst mich nach meinen Freunden, Junge. Sie sind alle hier, alle sind hier. Von meinen wirklichen Freunden hat mich, Gottlob, kein einziger verlassen. Sie sind hier? Ja. Schau durchs Fenster. Dort stehen sie alle in Reih und Glied. Ja, Ach, du meinst die... Ja, die Bibliothek. Die Bücher. Das sind meine eigentlichen Freunde. Und sie sind alle da. Die anderen, mein Gott, die anderen. Wie viele von ihnen sind tot? Der Veit, der Bassermann, der George, der Klöpfer, der Wegner. Andere wollen nichts mehr von mir wissen, wie Sternberg. Oder wie der Lubitsch. Und der verdankt mir viel. Nun ja, tempi passati. Und der Rest, die werden wohl in anderen Häusern zu Gast sein. Die Zeiten wechseln. Aber ich habe ja noch den Kraus und den Zuck und meine Bücher. Ausreichend Gesellschaft also für mich. Und alles von feinster Qualität. So, und nun gehe ich pissen. Das wird ein wenig dauern, das ist das Alter, Junge. Ich trinke einen Viertel und pisse einen halben Liter, weiß der Teufel, wie das zugeht. Geh zu Gussi, der Weif, das ist im Musikzimmer. Mach schön Wetter bei ihr. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollen oder besser nicht. Was schreibt denn dein Vater für Sachen? Für den Film wieder? Nein, es sind Traktate. Wissenschaftliche und theologische Abhandlungen. Also brotlose Kunst. Wir leben von dem, was Mutter verdient. Und von dem, was der Emil euch zusteckt? Das weiß ich nicht. Na, dir steckt er doch auch immer etwas zu. Du kommst doch nur immer, wenn du Geld brauchst. Das ist nicht wahr, Tante Gussi, das kränkt mich sehr. Ich liebe den Onkel, ich liebe ihn mehr als meinen Vater. Viel mehr. Wegen ihm will ich auch Schauspieler werden. Hat der Emil diesen Floh ins Ohr gesetzt? Nein, das weiß ich selbst. Und gestern habe ich die erste Prüfung bestanden. Wenn alles klappt, komme ich auf die Schauspielschule in München. Na, dann gratuliere ich dir auch recht schön. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Bravo, Tante Gussi, bravo! Da capo, da capo! Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Lass gut sein, Junge. Bitte, Tante Gussi! Nein, ich singe nur noch für mich allein. Solange Emil nicht spielt, werde ich nicht auftreten. Aber Emil macht wieder einen Film. Er hat mir davon erzählt, über den Papst Borgia. Ja, ja. Denkst du, es wird nicht klappen? Du liest doch selber die Zeitung. Du weißt doch, was man über Emil schreibt. Also frag nicht so dumm. Aber wenn der Zuck kommt und das Drehbuch schreibt, Zuck war doch in Amerika. An ihm gibt es nichts auszusetzen. An Emil auch nicht, mein Junge. Wenn Emil erzählen würde, wem er alles geholfen hat, da würden diese Pressefritzen, diese Schreiberlinge vor Scham in der Erde versinken müssen. Du glaubst nicht, dass Emil den Film machen kann? Du kannst Fragen stellen. Was ist denn aus dem Angebot von Berlin geworden? Und von München, von Köln, von Wien? Momentan überall kein Interesse an dem größten deutschen Schauspieler. Emil erzählte, er habe abgesagt, weil die Gage zu klein war. Natürlich sagt er das. Natürlich sagt er habe abgesagt. Das erzählt er jedem. Aber er arbeitet doch so viel. Ja, Gottlob. Solange er arbeitet, wird er mir nicht durchdrehen. Wo ist er so lange? Er sagt, er wollte nur auf die Toilette gehen. Sicher hat er pissen gesagt oder schiffen. Ja. Er muss sich die Beine eincremen lassen. Beide Beine sind voller Ekzeme, fast bis zum Bauch hoch. Hat sich ja nie geschont. Auf ihn hat nie einer Rücksicht genommen. Einen Film nach dem anderen wollte man von ihm. Und nun verurteilen sie ihn wegen dieser Filme. Damit hat er sich seine Gesundheit ruiniert. Geht es ihm denn so schlecht? Er hat nie ein Wort gesagt. Wird er auch nicht. Er spielt weiter den Teufelskerl, den Bon Vivant, den Tausendsasser. Keiner soll merken, wie es ihm geht. Aber inzwischen ist auch keiner mehr da, der es bemerken könnte. Es kommt ja keiner mehr zu uns. Der Zuck will kommen. Nächste Woche, sagte der Onkel. Ja, ja, nächste Woche. In diesem Hause heißt es seit neuestem immer nächste Woche. Was habt ihr denn? Warum seid ihr plötzlich so schweigsam? Wir haben über deinen neuen Film geredet, Emil. Ach, da hat Gussi die Cassandra wieder mal Unheil prophezeit. Lass dich von Gussi nicht beschwatzen, ich mach den Film. Natürlich, Emil, natürlich. Kriegst du nur, alter Rabe, du wirst es erleben. So greatest character actor between the world wars. So nannte mich die Londoner Daily Mail. Und in Amerika ernannte man mich zum König der dramatischen Schauspieler. Das war vor dem Krieg. Was ändert der Schlamassel daran? Für die Times war ich der König aller europäischen Stars, weil ich meinen Prinzipien treu blieb. Was soll sich daran geändert haben? Das jetzt, das ist alles nur vorübergehend. Wenn so ein Schlamassel zu Ende geht, gibt es immer Verwirrung. Das legt sich auch wieder, Gussi. Da kannst du lange im Kaffeesatz rühren und in den schwärzesten Farbgespenster an die Wand malen. Komm, Jörg, setzen wir uns auf die Pavlatsche. Ach, diese Gussi ist immer zu besorgt. Sieht nur Unheil und Katastrophen. Hol die Pest, Kummer und Seufzen. Es bläst einen Menschen auf wie einen Schlauch. Falster. Ja, Falster, Junge. Ja, doch, ja. Was, Jörg? Das wird ein Schweinsbraten von Film. Ein Chateaubriand. Ich stecke voller Pläne. Schau nur, der Wolfgang. Schau mit dem Ohr. Er fängt an, sich zu regen. Wenn er bei den Bootsstegen beginnt, dann wird es gefährlich. Dann dauert es eine halbe Stunde, eine Stunde und er legt los. Dann beginnt er zu toben, dann spielt er den Ozean. Schäumt und wütet, schnaubt und tobt. Schickt Brecher auf Brecher, siedet, rast. Dann heißt es... Brücke speit, bis ihr die Türme erseuft, die Hähne trägt. Schlag flach den runden Erdball, brich in zwei die Formen der Natur, verschütt den Samen, aus dem der undankbare Mensch entsteht. Oh, Jörg, ich sehe, du hast deine Lektion gelernt. Ja. Rassle nach Herzenslust, spei Feuer, Flut, Regen. Lass niederfahren, was ihr anschrecken wollt. Hier stehe ich. Euer Sklave. Ein armer, alter Mann, schwachkrank. Verachtet. Da ist dann nichts mehr vom weißen Rössel. Da will der See Tribut. Da verlangt sie ihm nach Menschenfleisch. Wenn die Sommergäste vom Rössel herübergerudelt kommen, um mich zu sehen und mich zu fotografieren, dann verschwinde ich von meiner geliebten Pavlatsch und verkrieche mich in der Bibliothek. Aber wenn ich sehe, dass der Wolfgang sich wieder zu rühren beginnt, wenn ein Gewitterchen von Strobel hier aufzieht, dann bleibe ich stehen und lass mich ganz nach Belieben ablichten von meinen verehrten Verehrern. Dann präsentiere ich Ihnen hier oben den Staatsschauspieler. Zeige mich als Tartuffe, als Mephisto, begrüße Sie als Friedrich Wilhelm. Immer ein Auge auf die Herrschaften, dass sie mir nicht verschwinden, bevor die Gewitterwand zusammengebraut ist. Das andere Auge stets auf dem Wolfgang gerichtet, zu sehen, wie er sein Wutsüppchen kocht. Und wenn er kurz vor dem Siedepunkt ist, wenn er zu brodeln beginnt, Minuten, bevor er ausbricht. Dann gibt es ein herzliches Lebewohl von mir, eine artige tiefe Verbeugung für einen letzten Schnappschuss vom Herrn Staatsschauspieler Jannings, vom weltberühmten Oscar-Preisträger. Ja, ja, glaub es mir, Junge. Da packt mich die Lust, mir die Hose runterzuziehen und ihn den blanken Arsch des Herrn Reichskultursenators zu präsentieren. Denn ich weiß, ein paar Minuten später und noch bevor sie ihr weißes Häusl erreichen können, holt sie der Wolfgang, überschüttet sie mit seinen Fluten, leckt ihn den Hut vom Kopf, zieht ihn die Geldbörse aus der Tasche, reißt ihn den Fotografieapparat aus der Hand. Sie werden heilfroh sein, mit ihrem Leben davon zu kommen. Ach, mein Wolfgang. Mein Wolfgang, sieh meine Seelenlandschaft. Nein, meine Lebenslandschaft. Hier möchte ich sterben, Jörg. Nicht auf der Bühne, nicht im Filmatelier, nein. Hier. Ich möchte auf meiner Pavlatsche sitzen, ganz ruhig, ganz still. Und dem Wolfgang zuschauen. Und dann greift er nach mir. Holt mich mit einer einzigen Welle herunter zu sich. Dann werde ich loslassen, ja. Ganz leicht, ganz zufrieden. Dann hätte ich es endlich geschafft. So. Und vorher mache ich noch den Borgia. Den bin ich der Welt noch schuldig. Ach ja. Was hast du denn, mein Junge? Tante Gussi meint, sie werden es nicht zulassen, dass du noch mal einen Film machst. Nicht zulassen? Sie werden auf den Knien ankommen und mich darum bitten. Ich bin ein Kassenmagnet, das Publikum will mich sehen. Warum hast du dich nicht entnazifizieren lassen, Emil? Dann wäre jetzt alles überstanden und du könntest wieder vor der Kamera stehen. Schließlich hast du dir doch nichts vorzuwerfen. Entnazifizieren? Was für ein Wort. Was für eine barbarische Sprache. Ja, aber du hättest doch nur vor dieser Kommission erscheinen müssen, die Fragen beantworten und dann hätten sie dich als schuldlos klassifiziert. Schuldlos? Ich? Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst. Und wer ist da vor der Peitsche sicher? Ich bin nicht unschuldig, Jörg. Ich bin ein Mensch und folglich voller Schuld. Aber du hattest doch mit diesen Verbrechen nichts zu tun. Du wusstest doch davon überhaupt nichts. Davon hat doch keiner was gewusst. So. Ich wusste nichts davon. Ich wusste alles, mein Junge. Aber Auschwitz? Alles. Alles wusste ich. Aber wieso denn? Woher denn, Emil? Davon wusste doch keiner was. Wieso wusstest du es denn dann? Woher ich es wusste, Junge. Ich habe den Danton gespielt und den Herrscher, den Tartuffe und den Kreon. Alles wusste ich. Ich habe den Richard gespielt und soll nichts von den Staatsverbrechen wissen. Nein, das geht nicht. Wenn ich all diese Schurken spielen konnte, dann nur, weil ich zu genau wusste, wozu sie fähig sind. Zu allem sind sie fähig, wenn sie nach oben wollen. Zu jedem Verbrechen bereit, um oben zu bleiben. Wenn ich je vor diese lächerliche Kommission treten sollte, ich würde sagen, kann sein, dass ihr euch alle irrt, meine nicht geschätzten Herren. Noch bin ich da. Ich lebe noch. Ich bin noch nicht tot. Meine nicht geschätzten Herren, vor Ihnen steht der Mann, der alles weiß und alles wusste. Und wenn Ihnen jeder Deutsche schwört, nichts gewusst zu haben, und wenn selbst die einst mächtigen Schurken ihre Unkenntnis und Unschuld beteuern und jeden meiner entleisten, ich wusste alles. Und mehr noch, ich kenne die Gründe und Triebfedern des Ganzen. Ich weiß, warum wir Huren lügen, stehlen und morden. Ich weiß es. Fragen Sie mich, mein Herr. Ich kenne die Schurken. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe sie nämlich gespielt. Aber Emil, darum geht es doch nicht. Es geht nicht um die Kunst. Es geht um die tatsächlichen Verbrechen. Ach, und das Künstlerische ist etwas anderes, glaubst du? Nein, mein Junge. Das, was wir auf die Bühne stellen, das ist die Welt. Das ist das reale Glück, das wirkliche Leid, die tatsächliche Gier, das echte Verbrechen, die wahre Leidenschaft. Untreue und Verrat, Ehebruch und Heimtücke, Mord und Massenmord. Ich habe alles gespielt. Ach, Emil, du hast es doch nur gespielt. Du hast nicht verraten und gemordet, du hast alles nur gespielt. Nur gespielt. Ich habe nur gespielt und Shakespeare hat es nur geschrieben. Nein, mein Junge, die Spielregeln lauten anders. Die Maske muss von innen kommen, wenn die Figur leben soll. Du musst sein, was du sein sollst. Ein Privatmensch, Jannings, gibt es nicht daneben. Was Shakespeare geschrieben hat, sind keine Fantastereien, keine Märchen in der Spinnstube ausgelacht. Glaub mir, er hat es nicht nur geschrieben und ich habe es nicht nur gespielt. So geht das nicht zu, Jörg. Wir haben es zuvor sehen und erfahren müssen, ehe wir es auf die Bühne bringen konnten, glaub mir. Dieser vermaledeite Kerl, dieser Shakespeare, er hat es nicht nur faustdick hinter den Ohren. Er verstand nicht nur, die Feder zu führen. Er war der Satansbraten, den er immer wieder aufs Theater brachte. Er war sicher ein vorzüglicher Mann, ein wunderbarer Dichter, ein Genie, gewiss. Aber er war auch der Lumpenhund und Verbrecher, von denen er uns so treffliche Geschichten zu erzählen hatte. Er war die schöne Rosalind und der verzweifelte Hamlet. Aber er war auch Macbeth und Richard. Im bürgerlichen Leben hätte man ihn ins Gefängnis stecken müssen. Zweimal lebenslänglich mindestens. Und ich, weniger gut und darum weniger schlimm, ich würde wohl nicht davon kommen, unter 30 Jahre Zuchthaus. Ja, Jörg, das ist die Wahrheit mit deiner Unschuld. Ich spiele nur, um der Beste in mir Ausgang zu geben. Anders ist die Kunst nicht zu haben, meine verehrten kleinen Bürger. Und wenn ihr das eine wünscht, so habt ihr das andere hinzunehmen. Du kannst es nicht spielen, wenn du nicht darum weißt. Und wenn du es gespielt hast, kannst du nicht mehr sagen, dass du nicht darum weißt. Darum bin ich schuldig, wie jeder Spieler. Und soll ich jetzt den Unschuldigen spielen? Diese Rolle ist langweilig. Ich habe Bettler gespielt, aber meine Bettler haben die Almosen nicht erfleht. Sie haben sie eingefordert als ihr Eigentum. Was soll ich dieser Kommission antworten? Dass ich schuldlos sei und von nichts weiß? Das wäre eine Lüge. Und dass ich schuldig bin und alles weiß? Sie würden das nicht verstehen. Soll auch ich meinen Juden hervorkramen, den ich beschützt habe vor den Schurken? Diese Rolle ist mir zu erbärmlich. Wenn ich half, der weiß es, und einen anderen geht es nichts an. Ich werde nicht betteln. Ich werde warten, bis sich der Wahnsinn erschöpft hat und wieder zur Vernunft gekommen ist. Er lohnt nicht mein Spiel, Jörg. Aber warum bist du nicht emigriert? Hollywood hätte dich mit offenen Armen empfangen. Du warst doch ein Star in Hollywood, der größte Schauspieler. Mit offenen Armen? Ein Schauspieler, der ein erbärmliches Englisch spricht? Nein. Meine Zeit in Amerika ist vorbei, ist abgelaufen. Ich war der Star der Stummfilmzeit. Ich war der König, als ich nicht sprechen musste und Schlesisch labern konnte, als ich Berliner Flüche vor mir geben konnte, bayerisches Gebrabbel. Nein, offene Arme erwarten mich dort nicht mehr. Aber du hättest die Sprache lernen können, bis zur Perfektion. Wer weiß, vielleicht. Ach, Jörg, das war nicht der Grund, warum ich in diesem verfluchten Deutschland blieb. Natürlich stellte ich mir die Frage, gehen oder nicht gehen. Als Zug verschwand, war ich entschlossen, das Land zu verlassen. Aber wohin sollte ich gehen? Wohin sollte ich emigrieren? Wohin? Wozu? Von einem Schurken zum anderen, dem man dann auch dankbar sein muss? Meinem Schurken war ich in nichts verpflichtet. Aber auf den neuen wäre ich angewiesen. Ich ziehe den Schurken vor, den ich nicht brauche. Dann bist du ganz still geworden, Junge. Da bist du sprachlos, was? Du hättest das kleinere Übel dem größeren vorgezogen, ist das nichts? Da hast du recht, mein Junge, aber ich habe immer das größere Stück vorgezogen. Mit dem kleineren habe ich mich nie zufrieden gegeben. Für mich stets von allem das Größte. Und wenn ich mich bekleckern muss, dann für mich gleich das volle Fass. Pech und Teer. Mit dem kleineren Übel, damit konnte ich noch nie etwas anfangen. In Deutschland saß der Teufel an der Tafel. Also habe ich mir den größten Löffel besorgt, um zu speisen, um meinen Teil zu bekommen. Jetzt haben wir neue Herren und es werden wieder Spitzbuben und Schurken sein, die uns zur Tafel laden. Und wieder werden wir nach dem rechten Löffel greifen müssen, um nicht gefressen zu werden. Da kannst du auch nicht emigrieren. Wohin auch? Willst du die Schurken fliehen, dann schneid dir den Hals ab. Einen anderen Ausweg hast du nicht in der Welt. Das wirst du auch noch erleben müssen, Jörg. Emil? Was gibt's denn? Ist jemand gekommen? Ein Telegramm, Emil. Was Schönes? Von Zuck. Ah, gib schon her. Lass mich lesen, was schreibt er denn, der Zuck? Er kommt später. Geliebter Emil, altes Trüffelschwein. Die Paramount ruft mich zurück. Ich muss in Hollywood erscheinen. Komm erst im Januar wieder nach Old Germany. Dann legen wir los. Küsse die Gussi von mir, dein Zuck. Ach so. Ach was. So ist das. Das ist gar keine so schlechte Nachricht, Emil. Wieso denn das? Wenn er im Januar kommt, das ist dann eine viel bessere Zeit. Dann will der Zug nicht dauernd wandern gehen oder schwimmen. Dann könnt ihr zwei viel besser arbeiten. Das ist richtig, da hast du recht, Gussi. Im Januar, das ist ein viel besseres Arbeiten. Da sind wir von Eis und Schnee eingeschlossen, da kann er nicht weg. Das wird ein Arbeiten, Jörg. Dann solltest du mal kommen und uns sehen. Der Januar ist eine viel bessere Zeit. Und bis dahin wirst du alles über deinen Papst gelesen haben. Schau, der See kräuselt sich. Ganz dunkel ist das Wasser geworden. Da unten ballt sich eine Kraft zusammen. Fluten. Und Fluten sammeln sich, warten, lauern. Und dann legt er plötzlich los. Dann überstürzt er sich, dann tobt er. Und weh dem, der ihm in den Weg kommt, der ist verloren. Der ist hin, den reißt er hinunter. Ja. Eine herrliche Fleckenerde. Geht es mir nicht gut? Ach, der Engel hat mir ins Gesicht gespuckt. Und der Herrgott hat noch eins draufgegeben. Der Zug kommt zu mir, der kommt ganz bestimmt. Und dann legen wir los, wie in den alten Zeiten. Dann solltest du mal kommen, um zu sehen, wie der Zock und ich arbeiten. Das geht hin und her und hin. Die Einfälle überpurzeln sich. Da hast du was zum Strom. Wenn ich mit dem Zug arbeite, dann geht es dir zu wehen. Dann kommt der Zug eben erst im Januar. Auch gut. Und er wird kommen, er hat es gesagt. Zug ist nicht so ein verkniffenes Bürschchen wie die anderen. Wenn er es gesagt hat, dann kommt er auch. Dann schreiben wir den Borgia. Dieser Borgia wird eine wundervolle Sau. Eine alte Sau, die man lieben muss. Jannings, ein Hörspiel von Christoph Hein. Emil Jannings, Rolf Hoppe, Gussi Holl, Dagmar Manzel. Jörg Jannings, Robert Gwisdek. Komposition Wolfgang Florey, Gesang Ute Döring, am Klavier Gottfried Eberle. Ton Peter Kainz, Regieassistenz Markus Mohr, Regie Jörg Jannings. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.